Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest hier, Bernd Pirat, heute mit dem Andu, ein internationaler Gast aus Neuseeland, der gerade in Island ist. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte. Okay, ich bin der Andrew Reitemeier. Ich komme aus Neuseeland, wohne ins Moment in Deutschland, bin Mitglied mit der Piratenpartei Niedersachsen und bin hier in Island, eigentlich für die Pirate Times eine Reportage zu machen. Oh, und diese Reportage ging halt jetzt über die dort stattfindenden Wahlen, ja? Genau, es ist auch, was ich für die Pirate Times geschrieben habe, ist auch übersetzt für die Flaschenpost. Schön, dann hoffe ich, dass wir dahin verlinken können. Ja, du hast mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, dass das alles richtig, richtig spannend war am Wochenende, vor allem mit der langen Wartezeit. Ja, erzähl doch mal, wie sich das über den Tag entwickelt hat und was dann am Ende wirklich für ein Ergebnis rausgekommen ist. Okay. Vor die Wahl, die Polls war sehr gut, die Piraten war durchschnittlich um 7% und wir mit können warten 4 Abgeordnete in die Althingi, die isländische Parlament, an den Tag. Wir hatten alle gesammelt in die Reykjavik Café und die ersten Ergebnisse reingekommen war 8% und das wird unsere 4 Abgeordnete sicher in die Parlament reinbringen. Aber als die Abend entwickelt, war immer niedriger und niedriger Zahl für die Piraten. Und am Ende, die Piraten sind am 5%, ganz knapp an die Grenze. Und die 2 größten Medienberichte war, die Piraten hat entweder 3 oder keine abgeordnete Plätze in der Althingi. So, wir mussten 7,5 Stunden warten. Und für alle Piraten in der Welt, ist gefolgt online und die Piraten vor Ort, das war eine sehr schwere Zeit. Aber dann um ungefähr 7:30 Uhr, Sonntagmorgen, war es offiziell, die letzte Zahl war durchgekommen. Die Piraten hat 5,1 und hat die 3 Ausgleichssitz in die Althingi bekommen. Das hört sich ja also wirklich nach einem Krimi an. Wenn man wirklich morgens anfängt mittags anfängt mit 8%, dann wird es immer weniger und am Ende muss man noch bangen, dass man wirklich einzieht. Wie haben denn die Abgeordneten da, wie ging es denen in den Tag? Also jetzt die neuen Abgeordneten, wie ging es denen in den Tag über? Ja, so der neuen Abgeordnete war bekannte Brigitte Jonsdottir, mit der für WikiLeaks viel gearbeitet hat und auch ist vorher Abgeordnete für die Citizens Movement, politische Partei. Auch ist ich muss den Vornamen geben, weil die ganze Name kann ich nicht wirklich aussprechen. Helgi. Helgi ist eine Programmierer, ist ungefähr 32 Jahre alt, trägt ein Ponytail, ist wahrscheinlich die erste Abgeordnete in die isländische Parlament mit long Haar und a Ponytail. Und dann ist Jon Thor. Jon Thor hat als Assistent für Brigitte gearbeitet für die letzten Jahre. Und die sind die 3 Abgeordnete. Schön. Weißt du denn, was sich die Abgeordneten für die kommende Legislatur bringen? Wie lange ist die Legislaturperiode in Island eigentlich? Das ist 4 Jahre, glaube ich. Okay. Und habe es vor, eigentlich nichts zu arbeiten mit Parteien, wo die haben Punkte, dass beide stimmen zu. Aber die sind absichtlich keine Position mit die Bundes mit anderen Parteien in ein neues Parlament zu machen. Gut, und ja, ich sag mal, wie ist jetzt so die Stimmung jetzt? Du warst ja gestern feiern, wie ich mitbekommen habe. Wie war da so die Stimmung? Also nachdem dieser Krimi vorbei ist, ist das jetzt so eine Aufbruchsstimmung oder wie stellt sich das jetzt gerade dar? Ja, das ist in 2 Teile. Erstmal eine größere Ausatmen, so 7 Stunden die Atmen gehalten hat, und dann Freude. Aber die war alle auch so müde. Das es ist nur wirklich gestern, dass es wirklich wahrgenommen, dass die haben es geschafft, die sind im Parlament und kann wirklich, well, habe Geschichte gemacht, das ist die erste Parlament der Welt mit Piratenabgeordneten. Ja, ich hoffe, dass sich das dann im September ändert, dass hier in Deutschland ein zweites Bundesparlament dazukommt. Ja, warten wir alle auf und hoffen, ja. Und arbeiten dafür, muss ich sagen. Ja, natürlich. Also nach der Wahl in Niedersachsen, wo du ja auch vor Ort bist, wie du gerade gesagt hast, ist das Ganze dann so ein bisschen in den Tal reingegangen und ich hoffe, dass wir jetzt mit Anfang des schönen Wetters dann auch wieder aktiv werden und richtig nach vorne gehen. Ja, weil es Birgitte gesagt hat, wenn wir das machen können, kann alle Piraten das schaffen. Genau, ihr habt es da draußen gehört. Wenn Island das kann, können wir das auch. Gebt richtig Gas. Es sind noch 5 Monate. Wir kriegen das zusammen hin. Andrew, eine Frage hätte ich an dich noch. Wie kommt man denn als Neuseeländer nach Niedersachsen? Lange Geschichte, wie immer, aber in Kurzform, ich, wie alle Neuseeländer, eine kleine Weltreise gemacht. Ich war in London und ich hatte eine schöne deutsche Frau kennengelernt. Und dann wegen ihrer Familie, der Eltern war alt und Vater krank, so wir sind dann nach Deutschland gezogen, die zu unterstützen. Schön, der Liebe wegen nach Deutschland, das freut mich doch. Gut, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Island, bis du zurückkommst und einen ruhigen und unturbulenten Flug. Vielen Dank, Ben. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.